Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Plastinat schön. Eine Kriminalkomödie von Wolfgang Zander. Es war Dienstag. Mein letzter Fall lag 6 Wochen zurück. Mein letzter Klient lag auf dem Friedhof. Ich saß am Schreibtisch und dachte über die Lage nach. Sie war trostlos. Im Kleinen wie im Großen. Hier drin lief nichts. Draußen startete das Herbstprogramm. Es fing gleich mit der Novembernummer an und mühte sich redlich handfeste Depressionen unter die Leute zu bringen, mit Erfolg. Autos fuhren wieder gegen Bäume. Die Kreuze entlang der Alleen vermehrten sich. In den Kliniken stieg die Zahl der Transplantationen, in den Dialysen die Stimmung. Für mich war eine neue Niere kein Thema. Ich hätte nur ein neues Leben gebraucht. Aber das gab es nicht mal von der Stange. Ich befand mich seit Wochen jenseits von Gut und Böse, wahrscheinlich mehr jenseits von Gut als von Böse. Aber wo ist da der Unterschied? Ich war haargenau an dem Punkt, wo man nach morgendlicher Zeitungsschau hochsieht, abwinkt und sagt, macht man. Ich sagte es in alle Richtungen. Toleranz oder Gleichgültigkeit? Für mich waren das Synonyme für andere Weltanschauungen. Und egal, was ich tat oder bleiben ließ, die Leute würden immer machen, was sie für richtig hielten. Nebenbei bauten sie Eigenheime und 10-Liter-Autos, produzierten fettarmen Joghurt, wenig Nachwuchs und viel CO2. Sie wurden paarweise alt, fett, impotent und schließlich senil. Zuletzt fuhren sie mit Reisebussen durch die Gegend und verstopften die Straßen. Die meisten legten auch an Bösartigkeit zu. Mir fehlte zur paarweisen Alterung nur eins, der Sparringspartner. Cleo, meine Frau, hatte vor 3 Monaten den Ring verlassen. Ich stand noch drin und wartete. Worauf? Auf Cleo. Da konnte ich lange warten. Mindestens so lange wie auf Klienten. Kurz und schlecht. Ich überlegte zum 1000. Mal, ob ich die Detektei schließen sollte. Etwas in mir sagte ja. Ich dachte noch schnell an meine letzten Fälle, an Picasso, Michelangelo und an all die anderen Toten. Also schön, sagte ich. Also schön. Was soll das heißen? Die Entscheidung ist gefallen. Wir schließen, machen dicht, Feierabend, aus, vorbei, Schnitt, Umschulung. Wir? Du und ich. Was möchtest du werden? Webdesigner, Webdesigner oder Webdesigner? Unser Hauptkommissar wird sich freuen. Richtig, Proll. Dudesfreund und Karrierist bei der Potsdamer Kripo. Er würde ölig grinsen. So wie er seit der 3. Klasse grinste, wenn er bei einer Sache recht behielt. Er hatte mich gewarnt. Ich hatte nicht auf ihn gehört. Natürlich nicht. Was hat Proll damit zu tun? Hauptkommissar Proll? In Ordnung, Herr Hauptprivatdetektiv. Was hat Proll damit zu tun? Lass uns weitermachen. Irgendwann kommt der große Fall. Vergiss es. Hör endlich auf mit diesen Selbstgesprächen. Na schön. Red ich eben mit der Espressomaschine. Recht so. Die riesige Espressomaschine, materielles Überbleibsel eines Bestechungsversuches der florentinischen Polizei, erinnerte mich an meine dunkelsten Detektivstunden. Permanent. Und sie fraß Unmengen von Atomstrom in sich hinein. Es war gleich, ob ich ins Café Heider ging oder zu Hause blieb. Unterm Strich kam ich betriebswirtschaftlich gesehen auf plus minus null. Eine wahrhaft stolze Bilanz. Rotstiftunternehmen hätten viel von mir lernen können. Von Vorteil war auch, dass ich im Büro, solange ich den Spiegel mied, niemandem ins Gesicht schauen musste. Du solltest einfach mal rausgehen, Leute treffen, hier und da ein Schwätzchen machen. Ein paar kleine Fälle liegen vielleicht auf der Straße. Da liegen ganz andere Sachen. Ich war in jeden Haufen, in jedes Näpfchen getreten. Und es gab reichlich davon in dieser Stadt. Und es gab reichlich Leute, die das Spiel unterhaltsam fanden, solange es nicht sie selbst betraf. Du bist ein grauenhafter Zyniker. Endlich sagst du mal, was du wirklich denkst. Proll stand plötzlich in der Tür und er grinste. Na klar. Mein Gott, Proll. Wir sprachen gerade von dir. Mhm, wen meinst du mit wir? Ich dachte gerade daran, ja? Dass... Du hast gewonnen. Dann raus damit. Wo ist das Beweisstück? Wieder im Kühlschrank? Sein Grinsen wurde hässlich wie eine von Dilettanten besprühte Hauswand. Was für ein Beweisstück? April, April. Sagt dir der Name Knigger irgendetwas? Anklopfen, grüßen, nach dem Wohlbefinden fragen? Wenn nun ein Klient bei mir gewesen wäre. Sehr unwahrscheinlich, wie? Wir haben einen toten Gast. Gratuliere. Hutträger groß, gut aussehen. Das genaue Gegenteil von dir. Ist was? Ich würgte den hingeworfenen Brocken selbstquälerisch nach unten. Hat er sich selbst gestellt? Sein Gesicht nahm die Form einer Zitrone an. 1:1. Vorsicht schien angebracht. Also legte ich 0,5 Zentimeter Bestürzung und einen Hauch Mitgefühl auf. Die ausgesandten Signale stellten ihn ruhig. Vorerst. Der Tote hatte einen Zettel in der Tasche. Auf dem Zettel stand eine Adresse. In Times New Roman. Sauber, akkurat und absolut leserlich. Die Ferienanschrift des Mörders. Lass mich raten. Sylt, Südsee, Mecklenburgische Seenplatte. Warum habe ich nie solch ein Glück? Du hast jede Menge Glück. Diese Adresse... Nein. Doch. Proll grinste, wie er noch nie gegrinst hatte. Was hat deine Adresse in den Taschen eines toten, gut aussehenden Mannes verloren? Interessante Frage. Und die Antwort? Da fehlen noch ein paar Voraussetzungen. Wer war der Mann? Starb er eines natürlichen Todes? Nein. Bist du sicher? Ja. Hat er sich selbst getötet? Nein. Demnach wurde er umgebracht. Privatdetektiv Superhirn. Ich bin beeindruckt. Hauptkommissar Proll. Habt ihr den Mörder? Ja, ja. Was? Ich kann... Das ist... Nein, nein. Sofort? Warum? Ja. Verstanden. Ich komme wieder, Gas. Bald. Ey, du kannst mich doch nicht so einfach... Er konnte. Er ließ sein Grinsen auf Kinski-Niveau abflauen. Es sah immer noch schlimm genug aus und verschwand. Freunde bei der Polizei. Bah. Bei der Polizei gibt es keine Freunde. Schon gar nicht bei der Kripo. Die Lektion hatte ich gelernt. Inzwischen hatte ich auch gelernt, wo man Informationen herbekam. Da gab es zunächst das Fernsehen, das mir nichts nützte, weil ich meinen Apparat der Müllabfuhr geschenkt hatte. Da gab es die Zeitungen, die schon Altpapier waren, noch bevor sie im Briefkasten landeten. Und da gab es eben die Radioprogramme, die ein Verein namens GIZ für 5,32 pro Monat verkaufte. Ich zahlte pünktlich. Also drückte ich ruhigen Gewissens auf Power. Uhr. Sie hören Nachrichten. Berlin. Professor Gunther von Tronje ist tot. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei mitteilte, wurde von Tronjes Leiche am Morgen in den Ausstellungsräumen der Anatomieschau Körpertheater gefunden. Der Bromberger Professor, der mit seiner Erfindung der Plastination toter Körper und den Präsentationen seiner anatomischen Objekte weltweit für Aufsehen sorgte und nicht nur auf Fachkreise beschränkte kontroverse Diskussionen über den Umgang mit menschlichen Körpern nach deren Ableben auslöste, wurde laut Kriminalpolizei Opfer eines Verbrechens. Eine erste Spur sei gefunden, so der Sprecher. Sie führt nach Potsdam. An einem Exponat der Ausstellung wurde ein Schild mit der Aufschrift »Beerdigt mich, H&H« entdeckt. Die Polizei schließt einen okkulten Hintergrund nicht aus. Zahlreiche Politiker, Wissenschaftler und Künstler bekundeten ihre Bestürzung über den Tod des Bromberger Professors. Innensenator Wertesprudel sicherte schnellstmögliche Aufklärung zu. New York. Ich schloss mich den Bekundungen an. Meine Bestürzung war mindestens so echt wie meine Lebes. Deutschlands bekanntester Hutträger Gunther von Tronje auf dem Weg der Verwesung. Weshalb hatte er ausgerechnet meine Anschrift bei sich gehabt? Hier in meiner Potsdamer Detektei, das wusste ich ganz sicher, befand sich nicht das Paradies, nicht mal der Eingang zum Paradies. Und noch ein Umstand irritierte mich. Waren bei meinen letzten Fällen die Klienten erst im Laufe der Ermittlungen gestorben, so brauchte ich diesmal mit dem Ermitteln gar nicht erst zu beginnen. Der Besitz meiner Adresse schien auszureichen, tatsächlich. Es gab immer noch eine Steigerung. Würde ich einen Waffenschein auf meiner Anschrift beantragen müssen? War das die Botschaft, die Proll mir hatte übermitteln wollen? Und wenn? Ich war draußen. Es gab keinen Klienten. Keinen Fall. Nichts. Bald würde auch die Adresse nicht mehr existieren. Eine Entscheidung ist eine Entscheidung. Also blieb ich dabei. Ich würde keinen Finger rühren. Und ich war mir sicher, dass von Tronje weilte er noch unter den Vorplastinaten dieser Welt allergrößtes Verständnis für mein Verhalten bekundet hätte. Nein! Die Detektei ist geschlossen! Für immer! Verzeihen Sie, ich wusste nicht... Ich verzieh ihr sofort. Sie war etwa so groß wie Madonna, schlank wie Madonna, blond wie Madonna. Waller. Andrea Waller, Und schien unendlich traurig zu sein. Was für eine Mischung. Ganz automatisch ließ ich ein wenig Melancholie in meine Augen sickern. Bitte, setzen Sie sich, kann ich Ihnen helfen? Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Sie geschlossen haben. War nur ein Scherz. Etwas wie Koketterie trat in ihre Augen. Das Signal war kurz, aber eindeutig. Meine Beine knickten weg. Ich sank auf den Stuhl ihr gegenüber. Er gab mir Ihre Adresse für den Fall, dass ihm etwas passieren würde. Und? Sie leben noch? Wie bitte? Aber ja, sie lebte. Und wie? Ihre Lippen gingen auf und zu. Ihre Lider flatterten über den tiefgrünen Augen. Ich musste an Kopfsalat denken, an Wasserlinsen, an Ozeane, an stille, klare, nicht existente Seen. An all den Kitsch, den man denkt, wenn man aufhört zu denken. Dann flatterten ihre Lider nicht mehr. Gleich darauf standen die Lippen still. Nur ihre Augen starrten mich herausfordernd an. Was halten Sie davon? Sehr interessant. Ja, und? Ja, nein, ich meine... Ja, er wollte Sie aufsuchen. Leider kam jedes Mal etwas dazwischen. Ein Gerichtstermin, eine VIP-Führung, ein lausiger Empfang mit lausigem Buffet. Hat er Sie angerufen? Er? Ja, von Tronje. Haben Sie nicht zugehört? Von Tronje? Gunther von Tronje, der mit dem Hut und den Silikonleichen. Wir verwenden Silikonkautschuk und Epoxidharz, ergebnis- und funktionsorientiert. Sie haben die Ausstellung besucht? Ja. Ja, und? Nun ja, ja, ich würde sagen... Ja, die Plastination brachte uns nicht nur Freunde und Bewunderer ein. In Mannheim und Köln wollten Gegner die Ausstellung sogar verbieten lassen. Von Tronje wurde mal als Faschist, mal als Gehilfe des Satans, mal als Sadist, mal als Möchtegern-Genie, mal als Aufklärer im Schmuddel-Outfit und bezeichnet. Irgendjemand verbreitete das Gerücht, die Exponate seien chinesische und russische Kriminelle. Serienmörder, Vergewaltiger, Terroristen. Die Schau demzufolge eine Ansammlung von Monstern. Und? Ja, und. Kein Wort davon ist wahr. Schließlich kamen auch noch diese Drohbriefe. Von den Plastinaten. Ihre Gesichtszüge fuhren kurz Achterbahn, als hätte ich eins ihrer Silikonbabys verstümmelt. Ich beschloss, es mit etwas mehr Professionalität zu versuchen. Was stand drin? Tut mir leid, der Professor hat die Briefe vernichtet. Wie umsichtig. Er erzählte erst im Nachhinein davon. Wissen Sie, ich bin seine Stellvertreterin gewesen. Von Tronje setzte mich davon in Kenntnis, dass er sich vorsorglich, er sagte prophylaktisch, an eine hier ansässige Detektei wenden würde. An Sie und jetzt... Sie möchten... Aufklärung, ja. Aufklärung. So wie ich das sehe, ist die Aufklärung gescheitert. Der Mensch ist nicht aufzuklären. Ich persönlich bin ein Anhänger der Theorie, dass nur große und mittlere Katastrophen das Lern- und Entwicklungsniveau der Menschen verändern, zumindest kurzzeitig. Sie sah mich an, als würde sie mein vertikales und horizontales Expansionspotenzial abschätzen. Keine Ahnung, ob ich ihren ganz persönlichen Plastinationsmaßstäben entsprach. Ich möchte von Ihnen keine Vorträge hören. Ich will, dass Sie den Mörder finden. Das ist alles. Die Polizei? Ich weiß, wer für solche Dinge zuständig ist. Zuständigkeit bedeutet nicht in jedem Falle auch Kompetenz. Ich war jetzt drauf und dran, sie zu fragen, ob sie mich heiraten würde. Cleo? Das war Beziehungsschnee von gestern. Es wurde Zeit, das unnatürliche Single-Dasein zu beenden, ein für allemal. Eine eheliche oder eheähnliche Verbindung würde zudem rein statistisch gesehen meine Lebenserwartung sprunghaft erhöhen. Und bitte... Ersparen Sie mir deplatzierte Anträge, Herr Gass. Ihre Augen kriechen herum wie Arion Sophuscus, Wegschnecken, sind übrigens Zwitter. Beneidenswert finden Sie nicht? Ich fuhr meine Zukunftspläne auf Normalmaß zurück. No future. Was sonst? Ich nahm mir vor, Frau Waller wenigstens finanziell zu ruinieren. 30 die Stunde plus Spesen und allem, was dazugehört. An wen darf ich die Rechnung? An die Leiterin des Institutes für Plastination, Frau Professor Dr. Med Waller. Auf Wiedersehen. Weg war sie. Ohne zu feilschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie hinterließ ein Vakuum, das sich nur langsam wieder zu füllen begann. Um dem Vorgang die nötige Zeit zu lassen, warf ich mich der Arbeit in die weit geöffneten Arme. Arbeit ist ein hervorragendes Betäubungsmittel, zumal wenn man dabei Geld verdienen kann. Mich trieb zwar nicht die Aussicht auf den großen Scheck, doch Büro, Radio und Müsli gab es nicht umsonst. Jedenfalls nicht in dieser Welt. Von einer anderen hatte ich zwar gehört, glaubte aber nicht so recht, dass sie existierte. Vielleicht wussten ja die Plastinate anderes zu berichten. Es wurde Zeit, sie zu fragen. Unser aller Lieblingsdetektiv ist Proll. Natürlich, es war Proll. Wer sonst? Lernte ich denn nie andere Menschen kennen? Geradezu klassisch. Der Täter kehrt an den Ort seiner Tat zurück. Genau. Ich wollte auch noch die Raucherlunge ermorden. Idiot. Hey, Beamtenbeleidigung rangiert bei mir noch vor Mord. Hände hoch! Gesicht zur Wand, Beine auseinander! Geht in Ordnung, Herr Polizeimeister. Sie können sich wieder draußen postieren. Aber, Herr Hauptkommissar, Sie haben hier nichts zu befehlen. Raus! Raus, habe ich gesagt. Danke. Darf ich? Niemand zu Hause. Ich verstehe. Sie haben Hilfe angefordert. Und nun darf der Hauptkommissar aus Potsdam die Fliegen verscheuchen. Während die Berliner Kollegen die Leiche stellen. Ich lag hundertprozentig im schwarzen Bereich. Prolls Farbwechsel belegte das eindeutig. Er wurde erst grün, dann rot. Zum Schluss ein wenig gelb. Ich sage nur Ampel. Wir gingen. Die Plastinate standen Spalier. Ein Exponat hielt mir selbstbewusst seine Haut entgegen. Ich lehnte ab. Ich fühlte mich zwar in meiner Haut nicht übermäßig wohl, zog sie aber trotzdem der Dargebotenen vor. Ein Herz und eine Haut, so sollte es bleiben. Nebenan blinzelte ein halbfertiges weibliches Wesen in die Welt hinein. Es saß in der Plazenta wie in einem Schaukelstuhl. Gibt es einen Tod ohne Geburt? Hatte ich einen Doppeltod vor mir oder nur eine Tote? Was sollte diese Philosophisterei? Der Mutter schien ohnehin alles egal zu sein. Dem Rest der Welt sowieso. Der Schubladenmann machte ein bisschen auf Dali. Giraffe hin oder her. So schaute es auch nicht übel aus. Bravo, Herr Beuys, pardon, Herr von Tronje. Eine der Leichen starrte unentwegt auf ein Schachbrett hinab. Es schien, als würde sie für den nächsten Zug noch einige Jahre brauchen. Warum nicht? Wo man den Rest Ewigkeit absitzt, schien ziemlich gleich. Und was unterschied diese Ausstellung von einem anonymen Gräberfeld? Der Eintrittspreis? Ich schrieb mir die Fragen in meinen Hinterkopf. Da ist er. Aufgespießt. Nach allen Regeln der Fechtkunst. Er hätte wirklich ein netteres Ende verdient, meinst du nicht? Den Professor selbst schienen solche Grundsatzfragen nicht mehr zu interessieren. Der Degen hatte ihn glatt durchbohrt. Tronje kniete vor dem Plastinat, als wolle er Abbitte leisten. Nein, der Fechter kannte kein Erbarmen. Den linken Arm erhoben, den rechten zum Angriff ausgestreckt. So würde er die nächsten 2000 Jahre überdauern wie A.I. David in seinem Helikopter am Grunde des Ozeans. Was würde von Tronje bleiben? Ich schob den Gedanken schnell ins Aus. Wir standen und gafften. Zuvor hatte der Mörder hier gestanden. Er hätte erklären können, was wir hier sahen, zog es jedoch vor, sich suchen zu lassen. Warum standen die Leute nie zu ihren Taten? Es gab nur eine Antwort. Kriminelle sind hoffnungslose Optimisten. Hände hoch! Gesicht zur Wand, Beine auseinander! Herr Polizeimeister, hören Sie doch endlich auf mit diesem Unsinn. Nichts da. Der Wachtmeister hatte Verstärkung angefordert und erhalten. Army Ranger waren nichts dagegen. Ich ergab mich ohne Gegenwehr, schlüpfte rasch in die mir angebotenen Handschellen und blieb ruhig zwischen den vier Beinen des plastinierten Muskelmannes liegen, bäuchlings. Der Schuh in meinem Nacken roch unangenehm nach Trottoir und tierischen Verdauungsresten. Proll machte den Versuch, die Situation zu retten. Armer Proll. Es war nicht sein Tag. Meiner auch nicht. Nur war ich an solche Tage gewöhnt. Plastinatversand Siegfried Gass. Möchten Sie Menschen in Scheiben oder am Stück? Sehr witzig. Ich versuche seit Stunden, Sie zu erreichen. Waren Sie im Urlaub? Ja, in einem Erholungsheim der Polizei. Einzelheiten erwünscht? Wenn Sie darüber reden möchten, bitte. Sie haben 2 Minuten. Wie ich hörte, haben Sie den Professor gefunden. Waren Sie allein? Wenn Sie den Professor und die Exponate abziehen, ja. Haben Sie geschrien, geweint, gelacht? Raus damit. Ich habe die Polizei benachrichtigt, per Handy. Anschließend fuhr ich zu Ihnen. Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Die Anschrift. Richtig. Sie haben nicht zufällig die Taschen des Toten durchsucht, bevor Sie die Polizei anriefen? Aber der Zettel, den Sie bei der Durchsuchung fanden, führte Sie zu mir. Was soll das werden? Diese Beschilderung. Gute Idee, wirklich. Beerdigt mich. Klingt wunderbar dramatisch. Welchen Zweck verfolgten Sie damit? Lassen Sie mich raten. Sie ließ mich nicht raten. Schade. Die Kanonenkugeln und Marschflugkörper hatte ich treffsicher ins Blaue gelenkt. Um ehrlich zu sein, ich wusste nicht mal warum. Stinklaune wahrscheinlich. Auch ein bisschen Rache. Leider war nun eines völlig unklar. Hatte ich mit meiner Artillerie irgendwelche Ziele getroffen? Oder waren wieder Kollateralschäden zu befürchten? Einmal angefangen, dachte ich weiter darüber nach. Ich ließ mir reichlich Zeit dabei. Zeit war ohne Zweifel Geld. Außerdem unterscheidet das Denken den Menschen von der bewusstlosen Materie. Jedenfalls manche Menschen. Was hatte Tronje mir vor 2 Tagen telefonisch gesagt? Die Dummheit ist die Grundlage aller Verbrechen, selbst wenn die Verbrechen von intelligenten Menschen begangen werden. Ja. Tronje hatte sich bei mir gemeldet. Prophylaktisch. Und zudem mitten in der Nacht. Ich hatte über das Paradoxon gegrinst, jetzt grinste ich nicht mehr. Tronje hatte mich auf die Fährte gesetzt. Und ich lief. Hallo, Cleo, ich bin's. Nein. Na? Au! Cleo. Ich hätte es wissen müssen. Ich spürte, wie mein Fuß augenblicklich anschwoll. Ich ließ ihn stehen, wo er stand. Jetzt war es ohnehin egal. Nimm den Fuß weg. Cleo. Was willst du hier? Langsam fragte ich mich das auch. Was wollte ich hier? Ich war gekommen, um Cleo zu bitten, mir bei meinem Fall zu helfen. Verstärkung. Na schön. Du hast 2 Minuten. Die Sache mit den 2 Minuten schien im Trend zu liegen. Also ratterte ich los. Nach 1:59 war ich fertig. Sie starrte mich an. Leicht enttäuscht. Mir war klar, was sie sich gewünscht hatte. Streit. Der Streit mit mir schien ihr zu fehlen, obgleich sie noch vor Wochen behauptet hatte, sie könne unsere Streitereien keine Sekunde länger ertragen. Merkwürdig. Ja. Und wo komme ich ins Spiel? Heißt das, ich kann auf dich zählen? Komm rein. Danke. Nett von dir. Aber ich muss noch ein paar dringende Sachen erledigen. Ich rufe an, wenn es soweit ist. Ich machte, dass ich wegkam, ehe ich die Kontrolle verlor über mich und über die Situation. Ich hatte zwar nichts zu erledigen, aber das konnte ich Cleo schlecht auf die Nase binden. Sollte sie doch ruhig glauben, ich sei jetzt ein gefragter Mann. Natürlich würde sie das niemals glauben, aber ich konnte glauben, dass sie es glaubte, und das half mir. Im Büro erwarteten mich jede Menge Menschen. Ein Mensch stellte sich als tot heraus, der andere war Proll. Der Tote, es war ohne Zweifel ein Er, schaute optimistisch in eine nicht vorhandene Zukunft, ein Ex-Kommunalpolitiker. So viel schien festzustehen. Und jetzt erkannte ich ihn. Es war der Hauttyp aus Tronjes Kuriositätenkabinett. Nur hatte er diesmal seine Haut an der Garderobe abgegeben. Stattdessen war er mit einem Hemd bekleidet. Darauf stand: Beerdigt mich. H. plus H. Punkt. Danke, Proll, aber die Espressomaschine fängt schon Staub für 2 Espressomaschinen. Bring ihn zurück. Hier fühlt er sich sicher einsam. Was geht hier eigentlich vor? Sag's mir. Du hast 2 Minuten. Ich habe ihn nicht mitgebracht. Der war vor mir da. Du hast ihn nicht? Nein. Ist was mit deinem Fuß? Wer dann? Du bist hier der Detektiv. Aber wenn du nicht klarkommst, wie wär's mit etwas polizeilicher Unterstützung? Er schaute mich sehr ernst an, verzog dann sein Gesicht zum üblichen Grinsen. Na prima. Als Grinseplastinat würde er Generationen von Ausstellungsbesuchern erschrecken können. Ich behielt meine sehr persönliche Einschätzung für mich. H und H? Hansestadt, Hamburg. Er wäre es mit Himmel und Hölle. Hundehalter. Homo homini lupus est. Was? Vergiss es. Gas, ich möchte dir helfen. Was? Helfen. Unglaublich. Proll meinte es ernst. Die Demütigungen der letzten Tage mussten ihn stark erschüttert haben. Wie es aussah, befand er sich auf dem schmalen Pfad der Rache. Ich sage nur Vendetta. Und ich sollte sein Schwert sein, die furchtbare Klinge, die er gegen die Berliner Kriminellen, Kriminalen, richten würde. So dachte Proll. Ich dachte an das Honorar, an Ruhm, Ehre und Folgeaufträge, an ein kleines Häuschen am Waldrand, an Cleo im Schaukelstuhl auf der Terrasse, an Cleo im Ledersessel neben dem Kamin, an Cleo im Himmelbett, an Cleo im Negligé, an Cleo ohne Negligé, an Cleo. Bist du nicht gut? Ich nehme an. Was? Deine Hilfe? Das will ich hoffen. Proll saß schnell wieder oben auf. Schneller als Don Quixote auf seiner Rosinante, bevor er in die berühmteste aller Schlachten ritt. Ich ließ Proll dort oben sitzen, so hatte ich ihn schön im Blick. Da oben fühlte er sich sichtlich wohl. Er erzählte und erzählte, um ein Mehrfaches überschritt er dabei die 2-Minuten-Grenze. Ich ließ ihn gewähren. Es sah ganz danach aus, als würde ich eine Reihe brauchbarer Informationen einkellern können. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Netter Laden. Werden Esoterikartikel stark nachgefragt? In letzter Zeit wieder vermehrt, ja. Mondvogel. Schöner Name. Ist der Ubu gemeint? Der Steinkauz. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Tarotkarten, Horoskope, Pendel? Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Interessant. Welche Wahrheit suchen Sie? Na nun, gibt es etwa mehrere Wahrheiten? Ich dachte, die Wahrheit wäre unteilbar. Sie ist unteilbar, aber individuell. Wenn Sie wissen wollen, was Wahrheit ist, müssen Sie zuerst sich selbst kennenlernen. Mich selbst? Aber ich kenne mich doch. Lassen Sie mich überlegen, seit Jahren. Was denken Sie über sich? Na ja. Hilfe zur Selbsthilfe erhalten Sie in unserer Yogaschule gleich gegenüber. Wenn Sie sich vorher etwas belesen möchten, ich hätte da genau das Richtige für Sie. Bitte. Was die Seele krank macht und was sie heilt. 39,90. Echtes Wissen gibt es nicht umsonst. Was kosten so das Kilo Wahrheit? Herr Gass. Siegfried, Gass. Herr Gass, sind Sie Wissenschaftler? Nein. Gut. Die Destruktivität der sogenannten Wissenschaften führt geradewegs ins evolutionäre Abseits. Steinschleuder, Schießpulver, Atombombe, Klone. Was? Ich möchte Sie nicht desillusionieren, aber ich denke, Sie sind von der Wahrheit so weit entfernt wie der Mars vom Jupiter. Darf ich Ihnen unseren Grundkurs, wie finde ich mein Selbst, empfehlen? Lernt man da auch das Degenfechten? Degenfechten? Sie war gut, sehr gut sogar. Kein Muskel zuckte in ihrem Gesicht. Ihr Atem ging nicht schneller. Ihre Augen behielten den sanften Ausdruck bei. Großartig. Vielleicht wusste sie ja nicht, wovon ich sprach. Vielleicht. Ein Ortswechsel könnte Ihnen helfen. Wie wäre es mit einer Esoterikfarm im Harz? Mit Blick auf den Brocken. Wenn es sie weiter hinauszieht, natürlich, haben wir auch Nepal oder Indien im Angebot. Sie können direkt bei uns buchen. Als Sonderservice vermitteln wir Mentoren vor Ort. Ihnen würde ich Guru Jimohan ans Herz legen. Er ist ein exzellenter Ansprechpartner bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Beziehungsproblemen. Haben Sie Beziehungsprobleme? Tut mir leid. Jeder Zweite hat heutzutage Beziehungsprobleme und nur jeder 20. bekennt sich dazu. Die Leute halten Beziehungsprobleme für eine Art von Aussatz. Aber ich glaube, Sie sollten Gurudev Singh buchen. Er gilt als spontan, humorvoll und völlig undogmatisch. Wer machte sich hier über wen lustig? Proll hatte mir einiges über Marge berichtet. Trotz meiner Vorkenntnisse wurde ich nicht schlau aus ihr, also versuchte ich es mit einem furchtbaren Gegenschlag. Die Entdeckung des Radiums war eine wissenschaftliche Großtat. Für mich ist die Curie eine Heldin. Was meinen Sie, Frau Hansen? Volltreffer. Was hat Ihre Wahrheit mit dieser Curie-Schlampe zu tun? Sie haben in Bromberg Medizin studiert? Sind Sie von der Polizei? Privatdetektiv. Sie belegten Vorlesungen und Seminare bei Professor von Tronje. Belegten Sie sonst noch was bei ihm oder mit ihm? Vielleicht ein Doppelzimmer im Hotel Hackteufel? Wie kommen Sie auf solchen Blödsinn? Kritische Intuition hätte ich sagen können. Hansen Hackteufel Hotel. Ein entsprechender Artikel in der Fachzeitschrift Sein hätte lauten müssen, die Arbeit des Unbewussten im komplexen Bewusstsein des Privatdetektivs. Die individuelle Wahrheit war, dass ich nur wild um mich schlug. Hin und wieder erwischte ich dabei eine Mücke. Vor allem hätte ich mich wundern sollen, dass Frau Hansen plötzlich arglos über mich hinwegsah. Sie hat ihn auf mich angesetzt. Sie? Wen meinen Sie mit? Ich kam nicht dazu, meine Frage auszuformulieren. Ich konnte sie nicht einmal bis zu Ende denken. Vor meinen Augen wurde es schwarz. Hinter meinen Augen wurde es schwarz. Überall wurde es schwarz. Dann hörte auch das auf. Nein, es war nicht die beste Idee, einfach so aufzuwachen. Der Kopf sandte mir seinen Schmerz in Wellen. Die erste Angriffswelle brauste heran wie eine Hubschrauberstaffel. Ich brauchte einen Ort zum Unterstellen, gleich, sofort. Die zweite Welle rollte über mich hinweg wie ein Panzerbataillon im Kampfeinsatz. Bewusstlosigkeit kam mir als Notausgang in den Sinn. Ehe ich wegtauchen konnte, jagte die dritte Welle heran. Tiefflieger, Missiles, Langstreckenbomber, das volle Programm. Mit der vierten Welle kamen Bodentruppen ins Spiel. Sie drangen durch die Gehörgänge in die Höhlen und Bunker meines Hirns ein. Keine Ahnung, was sie dort suchten. Vielleicht mich. Aber ich war doch hier, hier. Hier. Hier bin ich, hier. Herr Gass? Herr Gass? Alles in Ordnung, Herr Gass? Na bitte, Sie hatten mich gefunden. Die Stimme kannte ich. Ich suchte in meinem Kopf nach einem passenden Gesicht nichts. Wie es aussah, hatten die Bodentruppen alles Brauchbare mitgehen lassen. Ich würde mich in Genf beschweren müssen. Er kommt zu sich. Gott sei Dank. Siegfried? Siegfried? Nanu? War das schon das Häuschen am Waldrand? Wo war der Kamin? Wo das Himmelbett? Wo das Negligé? Na endlich! Wolltest du mit dem Kopf durch ein Plastinat? Proll! Oh nein! Ich gab mir Mühe, nicht aufzuwachen, vergeblich. Proll! Leider muss ich weg, mein Bester. Aber ich komme wieder. Mit vielen, vielen Fragen. Bis die Tage. Wo bin ich? In Sicherheit. Sie brauchen Ruhe, Herr Gass. Sehr viel Ruhe. Sie waren sehr lange fort gewesen. Ein Stück Erinnerung schwappte heran, Schwester Inge. Aber ja, Inge hatte versucht, ihr BAT-Ostgehalt mit Hilfe einer kleinen Erpressung dem BAT-Westniveau anzugleichen. Ich hatte die Lohnselbstzuweisung vereitelt. Warum eigentlich? Bewährung? Freispruch. Wegen Geringfügigkeit, vollem Geständnis und Einsicht. Der Richter war sehr nett. Ich muss hier raus, sofort. Unmöglich. Ihr Schädelhirntrauma, Ihr Fuß. Nur gut, dass Ihre Frau Sie rechtzeitig gefunden hat. Ich bin so froh, Herr Gass, dass Sie wieder mal bei uns sind. Du kannst zu mir. Ich konnte nicht zu ihr, noch nicht. Diesmal hatte ich wirklich einiges zu erledigen. Ich entwischte ihr vor dem Klinikum. Sie machte gar nicht erst den Versuch, mich aufzuhalten. Schade. Ich kroch über den Bassinplatz, erreichte nach Stunden die Brandenburger Straße. Den Gang zur Dortu hätte ich mir sparen können. Mondvogel war ausgeflogen, weg. Das leere Schaufenster starrte mich an. Nein, es war nicht das Schaufenster. Ein Typ starrte mich an. Irgendwo waren wir uns schon begegnet, richtig. Rendezvous Nummer 1 hatte im Postbahnhof stattgefunden. Das zweite in meiner Detektei. Jetzt hier. Die häufigen Begegnungen begannen mich zu irritieren. Zufall, Absicht, Psychotrick, Terror. Irgendein Prinzip musste hinter den Ortsveränderungen des Silikonmännchens stecken. Ich würde das Prinzip finden. Ich würde das Rätsel lösen. Ich würde... Warum kommen Sie nicht rein, Herr Gass? Nein. Das war nicht Marge. Die Frau, die da in der Tür stand, war klein, blond, schmal, kein Zweifel. Frau Professor Dr. Med Madonna Pardon Waller. Höchst persönlich. Wo haben Sie diesmal gesteckt? Verdeckte Ermittlungen, top secret. 3 Tage lang? Was haben Sie genommen? Valium, Morphium, Heroin? Sagten Sie 3 Tage? Die letzte Beschimpfung musste ich mir am 12. anhören. Heute haben wir den 15. Ihre Arbeitsauffassung scheint höchst bedenklich. Sie hatte recht. Meine Arbeitsmoral gehörte auf den Prüfstand. Das Ergebnis stand bereits fest. Roter Bereich, sozialer Abstieg. Desillusioniert folgte ich ihr in den Laden. Da stand er. Der Hauttyp ohne Haut. Der nackte Mann. Sie kennen sich? Wir sind uns einige Male begegnet. Wie lange hält so ein Typ? 2000 oder 4000 Jahre? Darf ich vorstellen, Jürgen Hansen. Wie bitte? Herr Hansen arbeitete als 2. Präparator am Institut. Er stellte sich, wie übrigens fast alle Mitarbeiter des Instituts, als potenzielles Plastinat zur Verfügung. Dafür gibt es einen extra Abschnitt im Arbeitsvertrag. Von Tronje hat bei Hansen bei der Verwertung nicht lange gewartet. Aus gutem Grund, finden Sie nicht? Langsam, langsam. Jürgen Hansen, Ex-Ehemann von Frau Hansen, Hansen geborene Haller? Ja. Ups. Marge wollte keinen Plastijürgen, richtig? Richtig. Sie ist so ziemlich gegen alles, es sei denn, es hat etwas mit Spiritualität, Karma, Indien oder Energielinien zu tun. Weshalb hat sie ihren Mann bei mir abgestellt? Das war ich. Ich wollte sie ärgern wegen der Bemerkung am Telefon. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass sie gleich 3 Tage abtauchen würden. Hat sie Jürgen so erschreckt? Marge muss gewusst haben, wo sich ihr Mann befand. Sie setzte mich außer Gefecht, um an seine unsterblichen Überreste zu kommen. Oh, Sie wurden überfallen? Wissen Sie, wo sie steckt? Marge? Na, das wollte ich Sie fragen. Warum haben Sie mir das alles nicht schon früher erzählt? Wollte ich ja, Sie haben mir bloß nicht zugehört. Sie hatte schon wieder recht und ich hatte 3 Tage verloren, aber das Taxameter lief und spendete Trost. Sie müssen sie finden, ehe sie noch mehr Schaden anrichten kann. Marge hat sehr eigene Vorstellungen von Recht und Moral. Herr Gass? Hören Sie mich? Herr Gass? Ich hörte sie, aber ich hörte ihr nicht zu. Ich machte mir meine ganz eigenen Gedanken. Marge hatte ein Motiv und Marge war verschwunden. In ihrem Beisein hatte mir jemand fast den Schädel eingeschlagen. Marge musste her, nur wie? Was machen Sie eigentlich hier, Frau Waller? Ich habe Jürgen gesucht. Die Ausstellung wirkt ohne ihn so leer. Wenn Sie bitte mit anfassen würden. Wie bitte? Herr Gass. Und nicht vergessen, heute Abend 20 Uhr Radio 0. Ich suchte das Weite. Ihr Lachen verfolgte mich. Na und? Irgendwer lacht immer. Vielleicht hätte ich Komiker werden sollen, oder war ich das schon? In der Prachtstraße machten Rist und Wessel ihren Laden zu. McDonald's machte auf. Bücher gegen Fritten, Hirn gegen Schulspeisung. Ich machte, dass ich ins Haus kam. Kein Mensch, kein Proll, kein Plastetyp, niemand. Nur ein Brief erwartete mich. Es tut mir leid. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Es ist alles ganz anders, als Sie denken. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich kann. M. Hansen. Das klang fast nach einem Hilferuf, aber da war keine Telefonnummer, keine Adresse, nichts. Also trat Plan B in Kraft. Radio 0. Talk nach 8. Willkommen, liebe Hörer von Radio 0 zum Talk nach 8. Aufgrund des nach wie vor großen Interesses an der Berliner Anatomieschau Körpertheater und des tragischen Todes des Vaters der Plastination, so kann man ihn wohl ohne Übertreibung nennen, ja. Professor Gunther von Tronje, möchten wir heute unsere in der letzten Woche begonnene Diskussion fortsetzen. Im Studio begrüße ich jetzt Frau Professor Dr. Med Waller. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Professor Waller, wie wird es mit der Anatomieschau weitergehen? Der Tod von Gunther von Tronje ist ein ungeheurer, kaum zu verkraftender Verlust für unser Institut. Aber natürlich, und das ist, denke ich, auch im Sinne von Professor von Tronje, werden wir nicht aufgeben. Die Berliner Schau öffnet morgen wieder ihre Pforten. Im Februar wird die Ausstellung dann, wie geplant, nach Brüssel verlegt. Ich darf bereits an dieser Stelle verraten, dass eine zweite Schau in Vorbereitung ist. Herr von Tronje und ich arbeiteten an der anatomischen Präsentation eines ganzen Symphonieorchesters. Die Arbeit ist weit fortgeschritten. Spielen wir das Lied vom Tod. Werden die Ausstellungsbesucher künftig auch Herrn Tronje zu sehen bekommen, als Dirigenten vielleicht? Die Identität unserer Exponate unterliegt strengster Geheimhaltung. Ohne diese Geheimhaltung wäre eine Show undenkbar. In diesem Fall? Das betrifft jeden Spender, ohne Ausnahme. Liebe Hörer, unsere Telefonnummer lautet 70 99 333. Wenn Sie jetzt mit uns sprechen möchten. Hallo, wen haben wir da? Marge. Hallo Marge, wie lautet Ihre Frage? Ich wollte etwas zum Tod von Professor Tronje sagen. Danke, Cleo. Bitte. Ich habe ihn umgebracht. Hervorragend. Marge? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bitte um Entschuldigung. Leider können wir nicht ausschließen, dass auch Hörer bei uns anrufen, die an einer sachlichen Diskussion nicht interessiert sind. Wer ist jetzt da? Hier ist Marge. Die richtige Marge. Na bitte, läuft doch. Was meinen Sie mit richtiger Marge? Meine Vorrednerin wurde gekauft. Ach, nicht gekauft, gebeten. Gib es zu, Andrea. Marge? Hä? Ihre Frage bitte. Machen Sie das aus. Ich möchte etwas richtigstellen. Nicht ich habe Tronje umgebracht, auch nicht irgendeine andere Marge, sondern Sie war es. Frau Professor Dr. Med Andrea Waller. Tronje und Waller inspizierten jeden Morgen die Ausstellung, um festzustellen, ob etwas fehlt oder ob etwas zerstört worden war. Ich war an jedem Morgen zufällig in der Ausstellung. Ganz einfach. Ja? Hat die Zeit gereicht? Er kam, wir fuhren tapfer, was der Wagen hergab, 135 PS. Wir eroberten jetzt Berlin. Berlin ist groß, flach, hässlich und langweilig. Der einzige Berg Berlins ist ein Müllberg. Von den einen wird Berlin unter, von den anderen überschätzt. Zu denen, die Berlin überschätzen, gehören die Berliner. Und die Berliner überschätzen nicht nur Berlin, sie überschätzen vor allem sich selbst. Warum ich während der Fahrt auf solche Gedanken kam, keine Ahnung. Die Gedanken waren einfach da und durchfluteten mein Gehirn. Wahrscheinlich wollten sie nicht, dass ich die herangaloppierende Todesangst bemerkte, vergeblich. Ich sah sie und sie sah mich. Wäre ich selbst Gefahr und Todesangst kein Thema. Aber es fuhr Proll. Das erklärt wohl alles. Vor allem, liebe Berliner, die unglaublich absurden Gedanken. Pass doch auf, du blonde Kanare. Hey, hey! Die hätte uns fast gerammt. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Wo sind die Jungfrauen? Was? Märtyrer tot. Blödmann. Los, komm. Wir enterten das Mietshaus, rannten die drei Stockwerke hinauf, traten die Tür ein. Natürlich hatten wir zuvor geklingelt, entschuldigten uns bei den Nachbarn und kamen zu spät. Marge war weg. In einem Sessel saß ein Mann und starrte uns verblüfft entgegen. In seinem Bauch steckte ein Degen. Vermutlich hatte der Stahl auch das Polster beschädigt. Ich kriege ja nicht so schlimm. Scheiße. Leichen pflastern ihren Weg. Poll machte sich an dem Toten zu schaffen. Unsachgemäß. Er zerstörte Spuren, Hinweise, Indizien, um an die Papiere zu kommen. Der Tote blieb gelassen und aufrecht. Ein Degen hat auch sein Gutes. Werner Haller, sieh an. Der Bruder von Marge Hansen. Kopfschmerzen wird er denn nicht mehr bereiten können. H und H. Wir müssen sie schnappen, so schnell wie möglich. Aber ja, großer Detektiv, schnappen wir sie uns. Vielleicht wartet sie ja unten auf der Straße oder im nächsten Café. Oder vielleicht ist sie auch zur Volksbühnenpremiere. Treffe sich gut, hab dann nämlich eine Karte. Hey, ich rede mit dir. Hey, hallo, hörst du mich? Hey! Hast du was von Blond gesagt? Volksbühne. Volksbühne. In jedem Leben gibt es einen spektakulären Augenblick, eine Sekunde, in der sich die gesamte irdische Plackerei amortisiert. So als wäre man nur für diesen einen Augenblick in die Welt geworfen. Wer diesen Augenblick nicht erleben darf, Pech gehabt. Und Pech haben die meisten. Vielleicht meinen die Leute aus diesem Grunde, dass ihnen das Plastinieren das geben kann, was ihnen der Normzustand nicht geben konnte. Eine beständige und an Höhepunkten reiche Existenz. Und alles ohne Begräbniskosten. Blitz, Krach, Donner. Intuition. Yeah. Ich wusste plötzlich genau, wo wir zu suchen hatten. Und das Beste daran war, ich war mir 1000%ig sicher. Marge ist in Gefahr, ich fahre. Marge in Gefahr? Nein, du fährst nicht. Oh doch. Ich fuhr. Neben mir entfärbte sich Proll. Mir wurde immer wohler. Ich peitschte die Pferde, jagte sie an Bussen, LKWs und Fahrrädern vorbei. Alles, was sich bewegte, schien stillzustehen. Alles, was stillstand, schien zu rasen. Ich bremste gekonnt. Die Airbags gingen auf. Hier? Hier? Hier und sonst nirgends. In den Ausstellungsräumen war es still wie in einer Leichenhalle. Die Embryos starrten vor sich hin. Wir starrten vor uns hin. Die weiße Lunge des Pferdes wies uns den Weg und dann sahen wir sie. Klein, blond, schmal. Keinen Schritt weiter und legen Sie die Waffe weg. Frau Waller, was machen Sie da? Sind Sie blind? Frau Waller, nehmen Sie Vernunft an. Vernunft? Wissen Sie überhaupt, was das ist? Nein, ja. Natürlich wussten wir es nicht. Niemand wusste das. Wissen Sie es? Ja. Und? Es Ihnen zu erklären, wäre sinnlos. Sie würden es ohnehin nicht verstehen. Legen Sie den Ding auf den Boden und treten Sie zur Seite, bitte. Sie fragen sich sicher, was mit Marge los war. Nicht viel, aber sie lebte. Noch. Waller hatte ihr mit Klebeband den Mund verschlossen. Keine schlechte Idee. Darüber hinaus hatte sie Marge an Jürgen festgebunden. Oder Jürgen an Marge? Keine gute Idee. Die Hansens standen Bauch an Bauch, nackt. Jürgen nackter als Marge. Aber für ihn war die Sache längst erledigt, für sie noch nicht. Die Spitze des Degens zielte auf Marges weißen Rücken. Was war das nur für ein schlechter Film? Niemand würde mir je diesen Plot glauben. Und dann noch dieser Ausfallschritt. Der Degen fuhr heran. Proll schrie auf. Die Pistole rutschte weg. Aus. Ehe wir uns versahen, lagen wir gut verschnürt auf dem Boden. Meine Herren, Sie haben genau 2 Minuten, um Ihre letzten Fragen zu stellen. Das ist Wahnsinn. Lassen Sie uns... Keine Meinungen. Fragen. Sie haben Tronje getötet? Ja. Warum? Er hat mir meine Idee geklaut. Er hat meine Idee als Patent angemeldet und Karriere gemacht. Dozent, Professor, Institutsleiter, Ehrendoktor. Und deshalb? Ja, wüssten Sie einen besseren Grund? Ach, Sie wollen, dass es was mit Geld zu tun hat. Na schön. In Berlin erwarten wir einen Umsatz von 30 Millionen, einen Gewinn von 2,9 Millionen. Die Schau ist praktisch schuldenfrei. Zuvor mussten wir die Plastinate verpfänden an Banken. Was für ein Witz. Damit ist jetzt Schluss. Und wissen Sie, wo der Gewinn hingehen sollte? In die Vorfinanzierung neuer Ausstellungen. Von Tronje wollte sogar Elefanten plastinieren. Wir Mitarbeiter hätten keinen Cent gesehen, keinen müden Euro, nichts. Und Marge? Und Marge? Sie hat diese albernen Schilder gemalt, beerdigt mich. Regenwaldkinderkram. Sie selbst hat die Schilder ihrem Jürgen um den Hals gehängt, Tag für Tag. An jenem Morgen habe ich Marge zu spät bemerkt. Ich kaufe dir ein Ticket für den nächsten Flug, Kapstadt. Ich überwies ihr ein hübsches Sümmchen. Sie flog nicht. Ich drängte sie, sie flog immer noch nicht. Ich räumte ihren Laden aus, sie flog einfach nicht, weil sie ist verrückt. Ihr Bruder? Er wurde handgreiflich. Die 2 Minuten sind um. Frau Professor, bitte, ich meine, meine Premierenkarte, wissen Sie, wie schwer es war? Keine Angst. Es wird aussehen, als hätten Sie sich gegenseitig umgebracht. Schauen Sie sich um, im Inszenieren macht mir keiner was vor. Ich schaute mich um. Sie hatte recht, wie immer. Schachspieler, Schubladenmann, Reiter, Fechter, alles bestens, alle da. Nur als Retter würden sie nicht zu gebrauchen sein, nicht mal als Zeugen. Es wurde Zeit für mich, meinen Frieden mit der Welt und mit Proll zu machen. Hey, Proll, Hauptkommissar, bitte. Na schön. Ich gab auf. Hände hoch, Beine breit, Gesicht zur Wand. Frau Professor, Frau Professor, Frau Professor, lassen Sie das liegen, Frau Professor, bitte, Frau Professor. Das ist die blödeste Geschichte, die ich je gehört habe. Noch einen Milchkaffee und einen Karamelltee, bitte. Er hat Sie erschossen? Ja. Und ihr habt euch einfach so fesseln lassen? Wie oft willst du das noch fragen? Was ich nicht verstehe, weshalb hat sie dich angeheuert? Sie wusste von meinem Telefonat mit Tronje. Sie wusste aber nichts über den Inhalt des Gespräches, also beschloss sie, mir auf den Zahn zu fühlen. Und? Hat sie deinen Nerv getroffen? Wie? Nein, nein, nein, also natürlich nicht. Sie... Ja. Sie hat die Adresse lanciert und um alles etwas dramatischer erscheinen zu lassen, die Sache mit den Drohbriefen erfunden. Natürlich habe ich ihr kein Wort geglaubt. Natürlich nicht. Als sie in mein Büro kam, war sie der festen Überzeugung, Marge befände sich bereits auf dem Weg nach Kapstadt. Kapstadt. Wenn der nächste Flug nach Bombay statt nach Kapstadt gegangen wäre? Marge hätte keine Sekunde gezögert. Mit Jürgen nach Indien. Schuldfrage klar, alles klar. Mit Jürgen? Das war eine von Marges Bedingungen. Andrea hat ihr Jürgen extra hinterhergetragen. Wer? Apropos. Weißt du eigentlich, dass in Deutschland jeder Zweite unter Beziehungsproblemen leidet? Tatsächlich? Und stell dir vor, mein Lieber, nur jeder 20. bekennt sich dazu. Plastinat Schön. Eine Kriminalkomödie von Wolfgang Zander. Es spielten Privatdetektiv Gass, Jürgen Holz, Hauptkommissar Proll, Martin Seifert, Cleo, Maria Hartmann, Andrea Waller, Angelika Waller, Marge, ostfriesisch für March, Heide Kipp. In weiteren Rollen Susanne Sachse, Günther Tschäckel, Barbara Becker. Regieassistenz Frank Mehrfort. Schnitt Hermann Leppich. Ton Martin Eichberg. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.